Es war ein heißer Sommertag, als Onkel Fritz, ein Mann mit einem Ruf, der ihm vorausging, beschloss, seine Hemmungen über Bord zu werfen. Fritz war bekannt für seine exzessiven Trinkgewohnheiten und sein unkontrolliertes Verhalten, wenn er betrunken war. An diesem Tag hat er sich eine Flasche hochprozentigem Spiritus gegriffen, der normalerweise für medizinische Zwecke gedacht war. Aber Fritz sah darin eine Möglichkeit, seine Sinne zu betäuben und seine Hemmungen zu verlieren. Mit der Flasche in der Hand begann er gierig daraus zu trinken, bis er das Brennen des Alkohols in seiner Kehle und seinem Magen spürte. Die Wirkung ließ nicht lange auf sich warten. Schon bald taumelte Fritz durch die Straßen, kreischend und stöhnend, während er die Welt um sich herum in einem Nebel aus Rausch und Verwirrung wahrnahm. Sein nächster Halt war das Auto seines Nachbarn, ein glänzender, nagelneuer Wagen, der Fritz immer schon missfallen hatte. Mit einem gröhlenden Lachen ließ er seine Hosen herunter und entleerte seinen Darm auf die Motorhaube, hinterließ eine stinkende braune Spur, die sich über das Lackierte zog. Das wird ihn lehren, so einen verdammten Schlitten zu fahren, dachte Fritz und lachte hysterisch. Doch sein Tag war noch nicht vorbei. In einem Anfall von Wahnsinn steckte Fritz sich die leere Spiritusflasche in den Arsch, was ihm ein obszönes Grinsen ins Gesicht zauberte. Nigodis, das galflogante Steifetan Scheiße singt euch alle, der Hurensöhne, brüllte er, während er sich vor Schmerzen und Lust band. Die Flasche zersplitterte in seinem Darm, was ihn jedoch nur noch mehr anspornte, weiter zu fluchen und zu kreischen. Fritz' Tag endete so, wie er begonnen hatte, chaotisch, obszön und ohne Rücksicht auf Verluste. Die Nachbarn, die seine Schreie und das Klirren von Glas gehört hatten, wagten es nicht, ihm zu nahe zu kommen, aus Angst vor den unvorhersehbaren Reaktionen des betrunkenen Mannes. Und so blieb Fritz der notgeile Onkel, eine Legende in der Nachbarschaft, bekannt für seine exzessiven Eskapaden und seine Fähigkeit, selbst die skandalösesten Situationen noch zu übertreffen.